geht ja gut los hier, ne? Hallo René. Hi. Ja, ging ja gut los, habe ich gemerkt hier bei mir. Ja, du... Ha, erstmal dickes Dankeschön an den Ronny und an die Ivy und gute Besserung natürlich auf diesem Wege, ne? Vor allem der Ivy. Ja, hoffen wir mal, damit es jetzt durchhält, die Verbindung. Ne? Das fängt schon gut an mit dir hier, Davito. Das lag bestimmt am Monsi. Ja, Monsi hat wieder in die Leitung gebissen. Ja, ja. Ich dachte, das wäre ein Penis. Ach so. Ist doch so, Monsi ist doch so. Ja, Ronny schrieb schon alles gut. Ja, ja, ich sehe es ja auch gerade. Also mit 500 gehe ich nicht vertrauen, ne? Nicht so wie der Ronny vorhin. Da hat so, ja, Grenzen meiner Leitung, Ronny. Ja, das ist wie bei Klausi. Also, ah, aber so, gut, hat geklappt. Halt, ne? Was? So, was? Hi. Ach so, dein Handy, ja. Dein ja. Handy, ja. Oh, ich bin leicht nervös. Du bist leicht nervös? Ja, wir haben nämlich, wir hatten ja vor 2 Wochen die Friday Night Show. Da haben wir ja so einen Aufruf gemacht bei Facebook. Das ist mir ganz neu. Ja, da hat man Facebook so einen Aufruf gemacht wegen einer Challenge, ja. Damit ist aber der noch nicht zustande gekommen. Und da ist René vorhin was eingefallen, so eine Spontan-Challenge. Ich muss erstmal was sagen. Ja, okay, dann sag. Ich bin maßlos enttäuscht von euch allen da draußen. Ihr hattet die Aufgabe, eine simple Aufgabe, ja? Simpel! Einfach was zu posten. Nein! Es kam eine Sache. Tiere essen. Lebendige Kühe, Katzen und Hunde. Das nicht, aber... Hätte ich auch gemacht... Wenn Davito es auch gemacht hätte, aber Davito hat den Schwanz eingezogen. Was, da bin ich? Ja. Nein. Weil der nächste Futterladen ja nur erst in Halle ist und der feine Herr ist sich zu faul, um nach Halle zu fahren. Ich muss dazu sagen, ich hatte das Ganze komplett bis Dienstag oder Mittwoch, bis mich Monsi darauf aufmerksam gemacht hat, komplett vergessen mit der Challenge, du. Bin ich ehrlich. Ich so, scheiße, da war doch was am Samstag, aber kam ja eh nicht viel. Ja, und jetzt habe ich eine gute Idee gehabt. Ja, wenn er denn. Naja, willst du es jetzt schon sagen, oder? Ja. Okay, dann sag an. Und zwar, piep! Nein. Wir essen heute Sachen, die nicht zusammenpassen. Das ist jetzt einfach so, mir vorhin spontan eingefallen. Das ist doch nur eine Sache. Von heute Morgen, ich war ja arbeiten, ne? Kennst du ja? Nee, kennst du nicht Arbeit. ich war heute Morgen arbeiten, da hole ich mir immer so bei Lidl was zu essen, ja? Und dann habe ich mir aber heute Cookies mitgenommen. Da gab es heute so Cookies, so große, solche, ne, solche Dinger. Und da, ja, und vorhin, und da habe ich noch einen übrig von diesen Cookies. Und vorhin war ich noch Pizza essen und habe ich noch so einen Knoblauchdip mitbekommen so, von dem Laden. Den habe ich hier, das ist ganz schön, ne? Das ist, hier, yummy. Ne? Und hier Cookie, yummy. Schau ihn an. Wobei ich sagen muss, für mich war das jetzt nicht so eklig. Nee, das ist auch nicht wirklich eklig. Aber vielleicht ist es ja doch eklig und wir wissen es nur nicht. Ach, guck mal, der Kikis ist da. Was? Wo? Ja, Kikis. Haben's ja doch das Versprechen eingehalten. Mensch. Kikis. Ey, Kikis. Muss man dazu sagen, so. Ne? Hallo, Kikis. Ja, also, nochmal für Kikis. Ja. Cookie. Tipp. So. Und das werde ich kombinieren. Und dann mal gucken, wie es sich ergibt. Und ich habe extra ein Messer dafür mitgenommen, weil ich will nicht, dass Cookie-Krümel im Dip sind. So, jetzt bin ich dran, weil da ja René mich vorhin so spontanerweise darauf aufmerksam gemacht hat, ne, mit der spontanen Challenge. Habe ich noch zurückgeschrieben, ist auch jetzt bei uns schwer, ne? Weil wir haben, ich habe ja, jetzt nicht ihr so. Ihr seid arm, ihr nee, seid aber was jetzt so nicht so wirklich zusammenpasst. Und da habe ich mir gedacht, komm, ich habe vorhin hier von Katjas Tochter ein Hanuta bekommen. Ja, ist zwar ein bisschen klein, aber naja. Klein und rund mit einem Haps ist der Mund. Leider ja, kleinen Ecke, so, wie er gesagt, aber dann, egal. Dann habe ich mir ein Messer geholt. Nee. Was und jetzt das? Kommt's. Das kleine Ding. Ja, das war spontan, ich wusste nicht, was ich machen soll. Dann habe ich gedacht, na komm, machst du Hanuta mit Senf. Ich glaube, deins könnte sogar ekliger sein. Ja, das ist es ja. Was anderes ist mir auch nicht eingefallen. Aber so ein kleines Hanüterchen. Ich habe nichts anderes. Aber warte mal. Ein riesiger Senfbottich, weißt du? Warte mal. Der Monsi, die hatte doch... Hattest du nicht noch hier... Was war das? Knoblauch da oder was das ist? Was? Nee, ich meine jetzt Monsi. Muss ich mir mal schnell schreiben, ob die noch was hier hat. Wenn du kein knoppersähnliches Zeugs mehr da hast, dann musst du jetzt eine ordentliche, fette, einen fetten Batzen Senf raufklatschen. Als Kompensierung dafür, dass dein Knoppers, dein Hanuta so klein ist. Ja, warte, nee, warte mal, warte, Monsi hat noch geschrieben, ist noch da. Okay, ich guck dann gleich nochmal nach, wenn der nächste Titel läuft. Ich habe was Größeres gefunden. Monsi hat es nicht in deiner Hose. So. Ja. Kikis hat übrigens noch geschrieben, Davito, sag mal, hast du schon Haarverlust? Nein, das ist meine Standardfrisur, die wurden jetzt einmal wieder frisch gemacht. Aber ich habe Haarverlust am... Nein, piep! Ja, also ich hoffe mal, das wird jetzt eklig genug mit... Ja. Was, Chili wäre viel geiler. Chili ist langweilig. Chili essen alle, weißt du? Nee, ich nicht. Sorry, aber Chili essen alle. Also bei mir ist schon Senf das Härteste. Es gibt so viele Chili-Fress-Videos im Internet und die sind alle nicht toll. Hast du gehört, René? Was nochmal? Senf ist für mich schon die Härte. Ja. Weil ich stehe nicht auf Scharfes. Es gibt ja... Senf ist auch nicht scharf. Also für mich ist es scharf, ich habe eine empfindliche Zunge. Oh, der feine Herr Davito hat eine empfindliche Zunge. Ja. Die arme Monsi, ey, wenn du sie mal ordentlich... Das ist es ja, die ist gut in Pflegung. Okay, Themawechsel. Also ihr seht schon wieder beim René, Skype-Verbindung heute immer wieder exzellent. Ja, Skype. Das liegt nicht an mir, das liegt an Skype. Skype hat irgendwelche Probleme. Bei Davito. Ja, bei mir. So, also, wie gesagt, gleich kommt nochmal ein Titel. Dip, ne? Ja. Wann willst du es machen? Jetzt sofort. Was? Ne, ich würde sagen gegen um eins. Also Kikis, ne? Was Kikis da schreibt, ne? Dass mir die Haare aus sämtlichen Löchern wachsen. Komm gerne vorbei und guck nach. Ich zeig dir gerne alle meine Körperöffnungen. So, also wie gesagt, gleich kommen nochmal zwei Titel zum Anfang. In der Zeit suche ich mal schnell das von der Monsi raus. Dann habe ich wenigstens was Größeres da. Ich glaube, ja, okay. Senf, Mann, das ist was für Pussys, schreibt Kikis. Ich habe nichts anderes, also ich mag auch nicht scharferes. Also Monsi hatte mal hier, was war das? Schellapenus, wie das heißt? Boah. Oh, ich soll Kikis die Adresse geben? Ja, mache ich gleich, Kikis. So. Hast du gerade gehört, was ich gesagt habe? Schellapenus. Was für ein Ding? Schellapenus, so wie das heißt. Jalapenos. Alter. Oder so. Ja, ich kenne mich doch mit den scharfen Dingen nicht aus. So, also jetzt kommt nochmal Musik, René darf einen rauchen und ja, ich darf rauchen! Ja. Und ich such da mal eben was raus. Darauf habe ich schon die ganze Sendung lang gewartet. Okay, bis gleich. Ah, der René und der Davito, 0:20 Uhr aktuell zur Friday Night Show. Und Andi Kiki, ich hatte fast befürchtet, du hattest es verpasst vielleicht, ne? Also verschlafen oder so. Ja. Nein, Kikis, ich penne nicht gleich weg, ich sehe immer so aus. Ja, das ist normal beim René. Was ich noch sagen wollte, der, ich weiß, wird nicht müde. Falls der Oblix zuhört im Hintergrund, ich habe deinen Titel da, der wird dann als nächstes nachher laufen, ne? Und in der Grußbox, René, du darfst gleich erzählen. In der Grußbox haben wir die Giadra. Lach, eine schöne Sendung euch beiden und allen viel Spaß, hat sie geschrieben. Danke. Ja. So, und dann wollte ich noch sagen, wie ihr ja unten lesen könnt, ne? Später auch auf dordavito.de zum Anschauen und Hören. Ja, für die, die es nicht mehr schaffen bis 2 Uhr, ne? Gibt es dann später noch mal, spätestens morgen, übermorgen die Zusammenfassung. Wahnsinn, nochmal ohne Musik. Ohne Musik, genau. Obwohl? Was? Ja, da kommen wir ja später zu. Ja. Genau. Kiadra hat den Chat betreten. Ah, guck an. Hallo, Kiadra. Ja, natürlich begrüßen wir alle, die in den Chat gekommen sind. Kiadra, Kikis, Monsi, Dritter des Lichts. Alle, die da sind, ne? Ja. Und auch im Hintergrund zuhören, ne? Genau. So wie die YouTube-Zuschauer. Alle, die jetzt auch nicht im Chat sind, alle in den Chat kommen. Ich will hier haufenweise Namen sehen. Und natürlich die YouTube-Zuschauer, die das später noch anschauen. Ja, die will ich jetzt auch in den Chat sehen. Gut, also ich habe jetzt was besorgt, René. Was soll das denn heißen, Kikis? Ich bin sehr erotisch, ja? Ja, nein, du musst nur erotisch reden, so wie ich das manchmal mache. Ich kann das sehr gut, ja. Ich muss dafür aber auch in der richtigen Stimmung sein, ja? Oh, das jetzt. Das kann ich nicht, wenn ich Davito sehe. Tut mir leid, Kikis. Das ist so ein bisschen, als würdest du zum Beispiel eine leckere Pizza essen wollen, aber dir hält jemand einen Haufen Scheiß unter die Nase und du musst das riechen. Dann hast du auch keinen Hunger mehr. So musst du dir das vorstellen, ja? Ich wollte gerade was zum Thema Essen vorhin sagen. Ich habe jetzt was gefunden. Ich halte mal eine Kamera. René, du siehst ja gleich. Ja, ich sehe es gleich in der Verzögerung. Das ist sehr toll, diese Verzögerung immer. Ja. Das dauert aber die lange. Ah, jetzt ja, Knoppers, wow. Ja, ist größer. Ja, du machst beides mit Senf. Du, kleinen du weißt aber schon, dass es... Guck mal, wie groß dieser Keks ist, ja? Hallo, das ist Knoppers mit Erdbeer drinne. Und dann noch Senf drauf, ja? Also, wir müssen ja nochmal dazu sagen, das ist, wie gesagt, die Challenge, ne? Warte mal. Kikis will, dass ich ein pinkes Tutu anziehe und ein hotter rede. Kikis, das können wir gerne mal privat machen. So. Also, bitte, du darfst mal deine Challenge für 1 Uhr nachher bekannt geben. 1 Uhr? Naja, nicht. Welche Challenge? Die haben wir doch schon angekündigt. Ja, für die jetzt nur eingeschaltet haben. Ich hab's gerade gesehen, haben wir mich nur eingeschaltet. Die, neu eingeschaltet haben. Nachher werden wir schöne Sachen kombinieren, die wir essen. Und ich werde mir einen sehr tollen Lidl-Cookie, Produktplatzierung ist erlaubt, und einen Knoblauch-Dip vom Pizzaladen, wo ich vorhin Pizza gegessen habe. Ja, und ich hab's gerade reingezeigt, im gleichen Moment wie du, Knoppers mit Erdbeer, Joghurt und Senf drauf. Boah. Lecker. Ey, ich bin aber schlimmer. Da läuft einem das Wasser in den Mund zusammen. Monsi, IP Knoppers, ja, das sind nur noch 2 da, Mensch. Ich schläg dir noch den kleinen Hanuta dazu, so. Nee, den musst du auch essen, Sabito. Nee, sonst war ein klein Monsi. Nein, ist egal. Monsi kann auch mal verzichten, ja? Ich bin schon bei Katja genug zu essen. Also ich muss so noch dazu sagen, normalerweise esse ich erst ja auch nicht so einen Knopper mit Erdbeer. Esse ich schon allgemein nicht, ne? Ja, ne. Und dann noch mit Senf drauf. Dass es Knoppers mit Erdbeer überhaupt gibt, das ist mir völlig neu. Ja, war mir auch neu, bis ich... Das war mir auch neu, bis ich Monsi kennengelernt habe. Monsi ist auch kleine Kinder. Nee, aber mal ehrlich, boah. Boah, Schnauze, René, siehst du? Ja, Monsi, ich höre nicht auf dich, tut mir leid. Ja, dann habe ich ja noch ein Bild angekündigt, wie ihr seht, die Biene ist auch schon da. Ja, okay. Plauderchannel 1, ts.euer-radio.de, da könnt ihr mit uns gleich kommunizieren. Ja, Kikis zum Beispiel, ne? Die sind schüchtern. Ah, Kikis, ey, sei nicht so schüchtern. Im Chat kannst du auch reden, ja? Dann kannst du auch in TS kommen. Wollen wir mal runtergehen, die Biene ist ja schon da. Wollen wir Biene belästigen? Ja. Okay. Hallo, Biene. Ich bin eine Biene. Geht das wieder los? Aha, was für eine Begrüßung. Ja, ne? Weißt du, da kommen wir zu dir. Wollen uns zu dir gesellen und dann kommt sowas, ne? Ja, ne? Also wirklich Biene. So, auf jeden Fall. Okay, was? Nochmal Wiederholung, bitte? Wir gehen wieder. Was? Ich sag, Wiederholung, bitte. Ja. Sie hat gesagt, hi ihr zwei super erotischen Menschen. Ah, danke Biene. Ja, ich hab gesagt, hi ihr zwei Dicken. Ah. Nee, hast du nicht gesagt, das sagst du jetzt nur so. Also, was wir noch natürlich hier heute besprechen, Themen. Wir haben auch wieder Themen. Ja, Biene, auch ein kleines Technikthema. Aber das ist eine Kombo zwischen Klausi und Biene. Eine Kombi heißt das nicht, eine Kombu. Ne, eine Kombi, so. Kombu. Ich hab doch gleich eine Kombüse. Und zwar haben wir heute da Windows 10, ja, in Russland. Allgemein wird teurer. Oh nein. Oh ja. Dann unser Mr. Zuckerberg von Facebook geht eine Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn. Ja. Und für die Biene, ja, 2,8 Millionen Waschmaschinen zurück. Ja, Samsung muss... Nur in den USA. Ja, nur in den USA erstmal. Dazu kommen wir noch. Willst du schon wieder streiten? Nein. Auf Facebook heute nicht, oder was? Nein, ich bin ganz lieb. Was war denn los auf Facebook? Der hat den Krieg angezettelt, der kriegt auch seinen Krieg. Was hat denn der scheiß Ossi gemacht? Geh mal gucken, was er gepostet hat. Und hat meinen Namen drüber geschrieben. Also, Davito... Ah, da ging es doch nur. Monsi hat es ja schon mal vorgelesen. Warte mal, wo war das? Das muss ich jetzt nachgucken, ey. Der Vito schreibt wieder Scheiße über Menschen, ja? Das war was anderes. Kein Wunder, dass Mark Zuckerberg verklagt wird. Weißt du, wegen deinen Hass-Tiraden? Pass auf, zuerst schuf Gott den Mann und sah, dass es gut war. Dann schuf Gott die Frau, schaute und sagte: Okay, die müssen sich ja halt erst schminken. Na, und was hast du oben drüber geschrieben? So, ja, mal ein bisschen, ne? Feinde einfangen, wie zum Beispiel Biene. Ja, ist das, René? Kommen die Klüsen auf, oder guckst im Facebook rein und siehst sowas. Ja, ist doch voll niederschmetternd. Er will Krieg, den kriegst du auch. Warte mal, ich finde da noch irgendein Bild. Was machst du? Ich weiß ja nicht, ob du atomare Sprengsätze hast, dann würde ich hier auf Davito abwerfen. Dann haben wir noch Thema. Das wird sich René geht wieder gegen die Frauen. Aber im gesundheitlichen Sinne. Das kann aber auch Männer betreffen. Ja, aber am meisten eigentlich die... Naja, okay, lassen wir es mal so. Immer mehr Menschen an Rachenkrebs erkrankt, ausgelöst durch Oralverkehr. Geil. Ja. Gut, dass ich so eine Sauerei nicht mache. Wie gut, dass ich nichts nehme. Davido kennt das ja. Davido ist ja öfters mal am Bahnhof unterwegs und sein Geld mit, ne? Diensten. Wir grüßen auch mal nach Österreich, ist nämlich auch gerade im TS erschienen. Kikis schreibt gerade, Davito, wenn ihr Weicheier Babys bekommen müsstet, würde die Welt aussterben. Da gebe ich Kikis recht. Hey, ja, ich würde 10 Kinder rauspressen, ja? Richtiger Mann schafft das. Ja, ihr seid ja schon bei Erkältung schon halb tot. Was soll denn das sein, wenn ihr Kinder kriegt? Erkältung ist aber auch wieder was anderes, ja? Und warte mal, ich habe da noch so ein Thema heute. Und zwar, da haben sie bestimmt Biene operiert oder so. Und zwar, Furz löst im OP-Saal Feuer aus. Patientin schwer verletzt. Biene? Was hat das jetzt mit mir zu tun? David? Ja, was haben wir noch für Themen, René? Weiß ich nicht. YouTube und GEMA. Ja, juhu, GEMA frei, was? Ja, also, darauf gehen wir nochmal speziell ein. Oh, Tommy, sei leise. So, nochmal bitte, Davido. Darauf gehen wir dann noch speziell ein. Ja, da freuen wir uns, ne? Können wir endlich mal hier schön unsere ganzen illegal runtergeladenen Lieder in Videos verarbeiten und hochladen. So, das und dann noch ein Thema, weil wir es schaffen, ich hoffe es, ja. Und zwar geht es ja wieder um Mann und Frau, ne? Und zwar der sogenannte Orgasmen-Gap. Den Link hast du mir gar nicht geschickt. Doch. Nee, ich guck nochmal. Also das ist das. Warte mal. Doch da. Ja. René. Ja? Schrei mal bitte nicht so rein. Meinst du, wie das immer knallt und kratzt hier in der Box? Ich schrei gar nicht. Ich rede doch immer an. Nein. Das muss ich mir nicht bieten lassen, Biene. Wenn du nicht mal schreist, drück ich. Was machst du dann? Dann drück ich hier den Knopf, dann hörst du das. Geil, stehe ich drauf. Und zwar geht es ja nochmal auf Thema Frau und Mann. Ne? Es ist ja so, in der heutigen Welt werden ja Frauen und Männer immer noch nicht gleich behandelt. Ja. Oh mein Gott. Und so auch beim Sex. Ja. Beim Sex geht es nicht gleichberechtigt zu. Warum muss immer dieses Thema Sex sein? Könnt ihr nicht ohne? Nein, das weil... Das, hallo, das ist ohne wegen dir. Wieso? Ich habe nicht gesagt, dass du Sexthemen raussuchen sollst. Du bist so ein... Ja... Ich war heute. Ich habe nichts von Sex gesagt. Das hast du dir selber ausgesucht, ja? Du hast uns immer gesagt, du brauchst irgendwie Sex-Dame. Ich habe aber heute nichts von Sex gesagt. Das warst du. Das ist alles auf der Videos gewachsen. Ist das nicht schön geil, wenn sie sich beide angiften? Ja, oder? Das ist wie so ein Ehepaar hier. Ja. Nein. Wie so ein altes Ehepaar. Und Kikis, warum soll ich leise heulen? Ich heule doch gar nicht. Auf jeden Fall kommt jetzt ein Titel und dann kommen wir zum ersten Thema heute. Aber ich finde gut, Kikis ist schon mal so ein bisschen mehr auf meiner Seite. Klappt schon mal wunderbar. Ob das die richtige Seite ist, wenn wir das Licht Tommy brennt. Genau, das werden wir sehen, wenn das richtige Licht brennt, ja. Aber nicht bei dem Frauen. Wenn du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Richtig. Ja. Soll ich dir mal in die Augen pieksen, dann siehst du Licht doch. Halt die Klappe. Du wirst gefickt. So. So, Davito. So, also wie gesagt, ich spiele jetzt noch einen Titel, der gleichzeitig Musikwunsch für den Oblix und dann kommen wir zum ersten Thema. Ja. Das darfst du dir raussuchen. Ich darf es mir raussuchen. Dann machen wir. Oh, das wird jetzt spannend, ey. Was werde ich nehmen? Das erfahrt ihr in der nächsten Sendung, wollte ich schon fast sagen. Im nächsten Take quasi. Ne? Okay, bis gleich. Bis gleich. Hier für den Oblix und er hat auch nochmal reingeschrieben, bevor ich gleich wieder ein TS anschalte für euch, ne? Ja. Und zwar hat er geschrieben hier, hört Wonderful Life in einem Remix, den habe ich leider nicht, lieber Oblix. Und dann habe ich noch eins, Rosenstolz, wir sind am Leben, The Disco Boys Remix. Den habe ich da. Danke an euch zwei, hat er geschrieben. Ja, wir schalten jetzt mal rein hier wieder. Was für ein Depp. Was für ein Depp, ey. Oh, das kam über den Stream. Oh, Gott. Das kam über den Stream. Ja, Ritter des Lichts, ich bin nicht eifersüchtig. Ja. Eifersüchtig? Ja, guck doch mal, was er im Chat geschrieben hat. Davido kriegt ja nichts mit, ne? Von der ganzen Welt kriegt er nichts mit. Ich bin noch ein bisschen leicht überfordert mit der Technik heute, ein bisschen so. Alles dreht sich nur um ihn. Ich bin die netteste Person der Menschheit. Alles dreht sich nur um Davido. Was? Ja, nee, ist klar. Ja, aber ohne weil sie alle feindlich gerade hier über mir sind. Selbst schuld! Du hast es doch angezettelt! Ich lese das schon gar nicht mehr. Davide, du bist auch frauenfeindlich. Ich lese das ja schon gar nicht mehr. Ich behandle Frauen immer mit Respekt, ja? Gerade du! Ja. Wer hat immer gesagt, ich soll Schluss machen mit Monsi? Ja, das hat ja nichts damit zu tun. Das heißt ja nicht, dass ich Frauen schlecht behandle. Ich sag ja nicht. Du behandelst Monsi schlecht, ich weiß. Ich sag ja nicht, du sollst Monsis Gesicht in einen Toilettenschüssel drücken oder so. Dann könntest du sagen, ja, das. Ne? Aber sag ich nicht. Vorsicht! Ich sag's ja nicht. Ich hab ja auch gesagt, sag ich nicht. So. Noch nicht. So, René, hast du dich für ein Thema entschieden? Ach ja, nee, hab ich vergessen. Oh. Weil wir hier geredet haben, ja, während du Musik gespielt hast. Okay, ich klicke jetzt einfach irgendeinen der Links an. Ich habe hier so viele Tabs offen. Ich weiß jetzt nicht, welcher Tab zu welchem Thema gehört. Deswegen nehme ich einfach mal... meine Maus wandert über... Bam. Kaffeemaschine. Waschmaschine. Kaffeemaschine. Ja, Kaffeemaschine, genau. Ja. Ja. Kaffeemaschine. Wir hatten ja mal vor, bei der letzten Sendung das Thema mit Samsung und den Akkus beim... Welchen Handy war das? S7, glaube ich, war das. Nein, S7. Nein, das ist Note. Oder so, ja. So. Genau, ne, damit ja einige Akkus so, ne, schön entbrannt sind, auf Deutsch gesagt. Ja. Ja, und jetzt heißt es auch wieder, es läuft nicht so rund bei Samsung, nicht mal bei Waschmaschinen in den USA. Waschmaschine ist aber auch schon länger bekannt. Dass der Spiegel jetzt erst drauf anspringt, wundert mich eigentlich ein bisschen. Tja. Es sind alle Medien jetzt erst drauf angesprungen, René. Das habe ich auch heute erst gelesen. Nee, das habe ich schon damals gelesen, als es mit dem Note losging. Da kamen auch schon Berichte von Waschmaschinen. Auf jeden Fall 2,8 Millionen Geräte wurden zurückgerufen, nachdem einige Maschinen im Betrieb auseinandergeflogen sind. Kannst du dir das vorstellen? Du wäschst so gerade deine Waschmaschine, auf einmal fliegt die Waschmaschine auseinander. Das ist bestimmt ein Mordsgaudi. Voller Wasser, ja. Und was heißt das, dass der Westen nur Scheiße herstellt? Ne, es kommt ja aus Korea. Ich habe auch. Entschuldigung. Ich habe aber auch gelesen, dass sie zu sehr vibrieren. Deswegen werden sie auch zurückgerufen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt meine Waschmaschine ist. Auf jeden Fall sind betroffen. Oder 2 Jahre. Also, da muss ich sagen, kurz danach, wo ich die geholt habe mit Frank, da ging schon das Bullauge, geht schon nicht mehr zu. Jetzt muss ich da mal volle Wucht gegen knallen, damit der Knopf erstmal reagiert. Was habt ihr für eine Waschmaschine überhaupt? Also jetzt allgemein mal eine Runde. Habt ihr Toplader, Normalwaschmaschine oder? Normal. Eine Waschmaschine, wo das Auge vorne ist. Also normal. Ja. Na, wir zum Beispiel haben Toplader. Echt? Sind ja hier in Deutschland nicht so weit verbreitet, ne? Was, Toplader? Ja. Klar. Also meine Oma hat den, mein Vater hat den, ich hab den. So. Die sind hier nicht so weit verbreitet. In Amerika sind die weiter verbreitet, da hat fast jeder so eine. Ja, das Problem. Ich auch Toplader, weiß ich nicht warum. Ich mag die irgendwie mehr. Ich habe früher eine gehabt, wie ich mich scheiden lassen habe, und dann meine Mutter, die kauft sich auch immer eine, weil kommt immer darauf an, wie groß das Badezimmer ist, ne? Weil ich hätte jetzt auch niemals so einen Toplader gehabt. Ja, das war nicht das Problem bei uns. Wir hatten nämlich ja ein Bad und wir hätten zwar eine normale Waschmaschine gehabt, noch von meiner alten Wohnung gehabt, aber die wäre zu groß gewesen. Und ja, da mussten wir uns neu kaufen und Toplader hat wunderbar in die passt. Naja, die haben unser Scheißhaus ein bisschen nach links rüber gebaut und dann ging das schon. Ah, okay. Weil sonst wäre schon mal mit dem Arsch gegen die Waschmaschine geklatscht. Das ist doch auch schön. Hallo? Ja? Das kommt nicht so gut, wenn man blaue Flecken hat und dann sich da drauf setzt. Doch. Auf jeden Fall, ja. Ne, wie Tommy schon erwähnte, in denen Waschmaschinen bei Betrieb übermäßig vibrierten oder auseinanderflogen. Es gab 9 Berichte über Verletzungen, darunter ein Kieferbruch. Wer steht denn die ganze Zeit dabei und guckt dir seine Wäsche beim Waschen zu? Also, das frage ich mich auch. Mein Vater hat das gerne gemacht. Der hat sich da vorgestellt und hat zugeguckt. Echt? Ja. Auf jeden Fall sind mehr Toplader darunter vertreten, Kasi, die im. Kasi schreibt die ganze Zeit, ne? Sag doch mal was, Kasi. Das ist jetzt deine Chance, dich der Welt zu offenbaren. War nicht zu feig. Genau. Was Biene kann, schaffst du auch. Was hast du für eine Waschmaschine, Kasi? Kasi, du bist doch nicht schüchtern, also wirklich. Ja, man muss ja nicht über den Stream erzählen, so ist ja nicht. Deswegen kommt man ja auch. Ich warte auf Kaffee. Nee, ich meine jetzt, Biene, ich meine jetzt dann, wenn es gerade über den Stream läuft. Also wenn ich dann zum Beispiel Musik laufen mal so habe und sie kann dann, ne? Dann ist ja. Kasi ist eine, die hat eigentlich auch eigentlich eine riesengroße Klappe, also. Ja, Kasi, jetzt die Klappe auf. Zeig, wie frech du sein kannst. Jetzt hört wir alle auf dich. Go, Kasi, go. Ja. Oh, lieb sein Frettchen. Naja, Kasi. Auf jeden Fall, in Deutschland sind ja keine Daten darüber bekannt, ne, mit den Waschmaschinen. Was ist nochmal? Was? Mit den Waschmaschinen. Jetzt in Deutschland ist aber nichts bekannt. Nee, da habe ich auch noch nichts gehört. Na, dann ist doch nicht so schlimm. Wenn es nur im Ausland ist, doch egal. Ja, ach, das Ausland. In Amerika waren 2,8 Millionen zurückgerufen. Ja, gut, wenn du auch die Einwohnerzahl siehst, ist das wenig. Ja. Gut, weil auch nicht jeder Amerikaner Samsung-Waschmaschine hat, ne? Muss auch mal. Stimmt. Gibt ja auch noch genug andere Hersteller. So, wollen wir gleich noch ein nächstes Thema machen oder nochmal einen Titel? Nö, wir machen jetzt Pause. Wir haben noch eine Viertelstunde, René, denk dran. Wir haben noch eine Viertelstunde. Kuchen. Und dann kommt das eklige. Boah. Ich hätte jetzt hier gerade Kuchen gesagt. Ah, sie glaubt, was. Ich hab extrem Kuchen leise. In der Küche. Jetzt habe ich Bock auf Kuchen. Mit Senf? Aber wo wir gerade bei Essen sind, können wir ja noch schnell, das ist ja ein kurzes, knappes Thema. Und das hängt ja auch irgendwie mit Essen zusammen, weil das kommt. Egal. 14 lösen im OP-Saal Feuer aus. Das ist doch perfekt. Aber echt so passiert. Das ist, glaube ich, ich stelle mir das ziemlich komisch vor. Was passiert dann da? Da, wenn man furzt. Und, ja. Ja, das, Davito, du hast ja das schon durchgelesen. Ich, hätte noch ich meine, da sitzt doch dann kein Arzt dahinter und sagt, hey, Digga, hol mal schnell ein Feuerzeug. Das ist doch da keiner, oder? Weiß man nicht. Ja, auf jeden Fall hatte die Frau während der Operation Blähung und dadurch sind die Furze entzündet. Die haben, glaube ich, da irgendwas weggeätzt oder so, deswegen ist das entzündet. Ich habe ja, die Ärzte, die haben einen Laser benutzt und so, ja, genau. Der die Darmwinde entflammte. Ich stell mir da gerade so ein bisschen schmerzvoll vor. Gut, dass ich erst gegessen habe. Also, komm, es gibt ekligeres. Auf jeden Fall, ein Operationstuch fing daraufhin Feuer und fügte der Patientin Verbrennungen zu. Ist ja logisch, ne? Allein schon die Vorstellung bei einer Operation und dann so. Ich stell das echt gerade bildlich vor. Damit raus. Das ist so schön. Oh, da wäre ich gerne dabei gewesen. Vielleicht gibt's davon ja Videos auf YouTube. Schon mal geguckt, Davito? Nee, leider nicht. Guck doch aber selber. Oder produzier selber welche. Nee, ich hab da jetzt gerade keine Darmwinde parat. Tut mir leid. Ja, und auf jeden Fall werden noch Sicherheitsmaßnahmen erarbeitet, damit sowas nicht nochmal vorkommt bei so einer Operation. Das ist, ne? Ey, sag mal, das ist nicht lustig. Ja, das ist es ja. Also ich hab's jetzt auch nicht für lustig empfunden. In Tokio ist das passiert. Aber verdammt komisch. Also ich find's lustig. Also ich nicht, weil ich möchte nicht derjenige sein. Ja, das kann mal passieren, ey. Dann müssen aber die Ärzte besser aufpassen und nicht. Die hatte wenigstens Feuer unterm Hintern. Mhm. Wortwörtlich hatte sie Feuer unterm Arsch, ja, das stimmt. Ja, ist halt passiert. Ne? Da kriegst du wenigstens eine fette Entschädigung vom Krankenhaus bestimmt. Von daher. Könnt ihr auch mal ernst sein? Ich bin ernst. Bier und Ernst, nö. Bei mir ist das Problem, wenn ich sowas lese und vorlese und höre, dann kommt sofort Kopfkino, weißt du? So. Ach, deswegen hast du vorhin gesagt, ja, Biene. Du kriegst deinen Krieg schon. Ich frage mich aber, wo ist die gelasert worden, dass was? Die Darmwinde das entzünden können? Das steht leider noch nicht dabei, ja. Was nochmal, ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Wo wurde die gute Dame denn gelasert, dass sie das war in Tokio. Oh, in Tokio. Oh Mann. Ja, aber an welcher Stelle am Körper? Wo an ihrem Körper? Ach so. In Tokio. Oh, super. Keine Ahnung, wahrscheinlich Tokio irgendwo. Tokio ist dann was? Der linke Oberarm? Aber warte mal, warte mal. Am Gebärmutterhals. Oh, weia. Aua. Hab ich gerade gesehen. Ja gut, dann natürlich, ja gut. Hätte man hier nicht vorher irgendwie... Ich meine, wenn man da mit dem Laser rumhantiert, ja, an einer Körperöffnung, wo gerne mal Gase austreten, kann ja vorkommen. Besonders wenn man in Narkose ist, man weiß ja nie, was da passiert, dass man da irgendwie das Loch versiegelt oder so, weißt du? Ein Stöpsel rein. Ja, ein Korken oder so. Einfach so plopp. Ja, weiß ich nicht. Da gibt's doch bestimmt irgendwas. Das muss aber dann was mit Filter sein, dass die Luft entweichen kann. Filter. Aber ja, die sich nicht entzünden genau, kann. Genau, die entzündlichen Gase bleiben drin. Ach, das kann ja auch nicht so gut sein, ne? Irgendwann explodiert man, boing. Ja, gut, wenn man das jetzt täglich 24 Stunden am Tag drin ist, dann ja. Dann explodiert man irgendwann. Dann sieht man aus irgendwann erstmal wieder Vito. Und dann explodiert man. Wie atmungsaktiv sind da Tampons in der Beziehung? Oh. Probier's aus. Keine Ahnung, das muss eine Frau wissen. Kasi, du probierst das aus bis zur nächsten Sendung. Ich steck mir die Dinger ja auch nicht hinten rein, ne? Kasi, du probierst das aus bis zur nächsten Sendung und berichtest dann von den Erfahrungen. Aber ganz sicher nicht. Das darf die Biene machen. Das darf die Biene machen, dann ist sie eine Hummel. Hallo? Ja. Gruß von Meini. Servus. Oh mein Gott, Meini ist da. Hilfe. Ah. Da wird doch meine. Scheiße, da wird doch alleine machen, weitermachen, ne? Ich muss gehen. Kassi, außerdem kann ich das nicht testen, da ich gar keine Tampons benutze. Dann kauf dir welche. Ich hab ja welche, aber ich nehme trotzdem keine. Ja, dafür kannst du ja wohl mal. Das ist jetzt auch nicht mehr Mainstream, hallo? Sorry, ich bin am Essen. Was isst du denn? Hm? Oh, ist ja voll lecker. Tolles Thema und noch am Essen. So, auf jeden Fall, wir machen jetzt erstmal wieder zwei Lieder. René kann rauchen. Und dann kommen wir zu den nächsten. Danach kommen wir zur S-Challenge. Ah ja, dann kommt hier. Oh, dann wird gegessen. Dann wird aufgetischt. Habt ihr schon Eimer parat? Nö, ich brauche keinen Eimer. Ich vertrage alles. René, wir gehen dann auch nachher, wenn wir das machen, wieder einen Raum höher, ne? Und diesmal suche ich über die Background-Musik raus. Ja, bitte was irgendwie. Was mit Essen zu tun hat. Musik, die mit Essen zu tun hat. Keine Ahnung. Also, was ist denn so typische Essmusik? Welches Musikstück verbindet man mit Essen, Kasi? Kasi? Hä? Welches Lied verbindet man mit Essen? Was? An diesem blöden, hässlichen Pineapple-Song. Pineapple-Song? Den habe ich, glaube ich, auch nicht. Warte mal. Danke. Kenne ich gar nicht. Pineapple-Song? Das ist der was jetzt neu bei YouTube der neue Star wird. Also, wird das nochmal geschrieben? Musiker interessieren mich eh nicht, von daher kenne ich es auch nicht. Kein Wunder. Ich wollte noch irgendwas sagen, bevor wir Musik machen. Ich hab's vergessen, Davito. Ja. Was wollte ich denn sagen? Jetzt mal kein Red Bull getrunken. Auf jeden Fall, ich guck mal nach dem Titel, vielleicht finde ich auch irgendwas, was dazu passt. Ja, mach mal. Kinkies hat übrigens gerade geschrieben, weh, du kotzt, Davido. Oh. Ach, Davido kotzt nicht. Hallo, du kannst es ja gerne auch essen, mit deinem harmlosen Dip da und Cookie. Ich habe leider keinen Senf da, sonst würde ich dann mir Senf auf den Cookie schmieren. Ich habe jetzt was anderes verstanden. Du hast noch 8 Minuten. Der René und der Davito fast um 1 Uhr pünktlich. Mm, ja. Geil. Ja. Jetzt geht's los, ey. Ich hab mir was rausgesucht. Ja. Zwei Lieder, weil ich nicht weiß, wie lange es dauert. Und zwar von den Doofen. Mief? Nein, einmal magenkrank wird bestimmt passen dann. Und einmal lach doch mal. Nee, ist immer so. Ja, passt auch. Weil mein Gesicht ist dann bestimmt nicht mal zum Lachen. Oh. So, auf jeden Fall, ich starte schon mal magenkrank. Ja. So, dann wollen wir mal anfangen, wa? Wollen wir anfangen? Ja. Wer fängt an? Ich, da habe ich es noch mehr. Ja, dann fangen wir an, Davido. Ich öffne jetzt den Knoppos, du siehst es ja dann, ne? Ja, ich sehe verzögert, aber ich werde es sehen, ja. Das macht Probleme über Gebühr. Die Zunge ist pelzig und der Geschmack ist sauer. Und alle Viertelstündchen kommt ein saurer Bauer. Magenkrank. Ich höre Hundegebell. Magenkrank. Magenkrank. Davido? Auch ja. Ordentlich viel Senf drauf, ne? Oh, Kikis ist ein TS. Richtig ordentlichen Batzen. Magenkrank. Magenkrank. Vito, das muss mehr. Reicht das? Magenkrank. Davido, jetzt sag mal keine Pussy. Hab meinen Magen voll geladen mit. Aber da muss ordentlich so 10 cm Schicht drauf. Jetzt aber 3, das reicht. Ja, komm, jetzt schieb rein das Ding. Und danach eine filterlose Zigarette. Jetzt wird mir übel, es tut mir leid. Denn ich muss kotzen auf dein neues Kleid. Oh ja, ich muss kotzen auf dein neues Kleid, das stimmt jetzt. So, oder machen wir es so, jetzt bereitest du deins vorne und beißen wir zusammen. Okay. Okay. Also, jetzt wird es ein bisschen rascheln wegen der Tüte. Aber das ist ja nicht weiter tragisch. Außer für Bienes Ohren, aber das interessiert mich gar nicht, weil Bienes ist heute frech zu mir. Ah, so. Da ist also, ihr habt es nochmal bei mir gesehen, ja? Senf ist drauf. Ja, er ist echt. So, das ist kein Fake. Und hier der Dip. Ich kann mir sogar vorstellen, vielleicht entdecke ich ja irgendwie was Neues, so, weißt du? Ja, also ich nicht. Nee, also allgemein. Nicht nur für mich selbst, sondern. Mir schlägt jetzt schon noch Magen um, ey. Der neue Trend. War Senf mit Knoppers. Hier Knoblauchdip mit Cookies. Vielleicht gibst du bald so Oreos anstatt mit so Milchcreme mit Knoblauchdip zwischen. Ich glaube, damit versaue ich mir endgültig diesen Knoppers-Geschmack. Okay. Also ich habe jetzt hier den Cookie. Oh, ich darf hier nicht rumkleckern. So. Oh, geil. Ey, das sieht aus wie so, als würde man. Man könnte denken, das wäre so Vanille-Creme, ne, die ich darauf schmier. Ist es aber nicht. Das ist. So, wenn du dann soweit bist, starte ich ja, dann nur nach doch mal, weil das würde dann passen. Ja, ich mach noch ich bin ja nicht Davido, ich mach ordentlich dick auf der einen Stelle. Ja, mit so einem Knoblauchdip da, ja. Guck mal, Alter, das ist mehr Alter, das wird richtig. Mm. Ich kann ja auch noch auf meinen Senf ein bisschen Knoblauch drauf machen. Kannst du gerne machen. So, okay. Davido. So, warte. Ich mach Lied an. Warte. Ja. So, und jetzt. Okay, komm. 3, 2, 1, go. Ich weiß ja auch nicht. Boah. Das Leben, das ist fiese. Jeden Tag das Gleiche. Ich glaube, ich krieg die Krise. Und immer dieser Ärger, der frisst mich völlig auf. Und hier ist. Ach, ich weiß ja auch nicht. Ich glaube, ich bin schlecht drauf. Ich esse. Lach doch mal, nun lach doch mal. Du hast doch sonst Humor. Bis jetzt. Nun lach doch mal, nun lach doch mal. Boah. Dann lache ich dir. Ich gebe sogar noch einen Nachschlag drauf. Weil ich bin mutig, ja. Da würde ich auch noch mal ein bisschen Senf drauf. Ah, hör auf. Lass mich doch verstanden. Ich will ja gar nicht jammern, aber was soll ich lachen? Mir ist halt trübe tümpelig, da kann man halt nichts machen. Stell dich so an. Manchmal bin ja, ich jetzt. Lustig. Okay, ich mach's. Ich mach mehr drauf. Da kann mir keiner Tommy, helfen, guck mal, ich weiß, es schmeckt nicht die Feuerversicherung. Nun lach doch mal, nun lach doch mal. Das ist total. Aber so, es gibt ja öfters, ne? Es gibt ja auch so Chili mit Schokolade und so. Warum sollte ich auch Knoblauch mit Schokolade geben? Lach doch mal. Oder Knoppers mit Senf. Ja. So, jetzt. Jo, René, guck nochmal. Ich esse jetzt den ganzen Cookie auf, ne? Ja, ich, René, guck nochmal an den Stream. Ich werde beobachten, was du da tust. Das ist schön, ja. Und jetzt noch die Flöte. Und guten Hunger, Leute. Süß, das geht doch, Junge. Da stellt sich der Typ wegen Senf an, ne? Nee, weil das süße Senf, oh. Und vorhin hast du noch geredet, du hast scharfen Senf da. Was? Also hast du gesagt? Ich sagte, vorhin hast du doch gesagt, du hättest scharfen Senf da. Jetzt hast du auf einmal süßen. Was hast du denn? Nee, mittelscharf ist das. Ja, was denn nun? Vorhin hast du scharf gesagt. Nein, ich meine den Senfgeschmack mit dem Süßen von Knoppers. Oh. Ach so lecker. So, ich glaube, ich mache jetzt den Titel erstmal. Wir treffen uns danach wieder unten. Oh. Kann ich nur weiterempfehlen. Ich muss erstmal Hände waschen und so. Bis nachher. Oh. Kann ich mir auch nichts verkaufen. Na, machen wir kotzen? Nein, auch Mund und durchspülen. Überhaupt nicht. Du hast dich kotzen. Nein, Davido. Das würde man bei mir sehen. Ja, ja. Nee, ich habe meinen Mund mal durchgespült mit Spülung. Oh Gott, Alter, Davido. Ey, das ist so eklig. Das ist ja nicht nur der normale Knoppersgeschmack, ist ja noch der Erdbeerjoghurt mit drinne. Ja, und? Und dann noch mit Senf. Ne, mach das mal, los. Ja. Ich esse schon allgemein nicht Knoppers, Jan, und dann noch mit Füllung. Ich hol mir nächste Woche eine Tube Senf und Knoppers mit Erdbeergeschmack und dann mache ich das nach. Ne, dann mach das nach. Ich habe jetzt was nachgeschaut, ne? Oha. Ja. So, der David hat ja heute jetzt diesen Mister gegessen mit diesen Knoppers mit Senf da, ne? Ich könnte wetten, morgen fällt heute Abend, warte mal, wie spät haben wir es ja? Heute Abend fällt die Sendung bestimmt aus. Warum? weil du dich wieder scheiße fühlst. Warum sollte ich mich scheiße? Ich fühle mich jeden Tag scheiße. Achso, deswegen siehst du immer so scheiße aus. Richtig. Das erklärt so einiges, David. Aber übrigens, der Narcos hat noch in die Grußbox geschrieben: Davido, du musst noch Tabasco nehmen. Ist Hammer gut. Man wird geil dabei. Jetzt stelle ich mir gerade die Kombo vor. Knoppers mit Erdbeer-Joghurt-Füllung, Senf drauf und Tabasco. Davido, das ist doch das Nächste für dich nächste Woche. Nein, du! Ich hatte schon meinen Knoppers weg jetzt. Nö. Doch. Ihr beide. Ne, ich hatte meinen Knoppers schon weg. Müssen wir schon das nächste Mal was anderes machen. Nächste Woche essen wir... Also übernächste Woche. Übernächste Woche essen wir... Davido, was essen wir nächste Woche? Du sagst, du es mir. In zwei Wochen esst ihr Banane mit Senf oder Ketchup oder so. Mit der Tabasco-Sauce. Oder so. Banane ist schon mal blöd, Ananas ist auch nicht. Eine Erdbeere wäre auch eher weniger in Kombi mit irgendwas. Es sollte schon was sein, was jetzt vielleicht nicht unbedingt gut zusammenpasst. Ja, aber was kann man denn mal... Davido. Ja. Du kommst aus dem Osten, da gibt's sowieso komische Sachen zu essen. Hallo? Hallo? Ja, ist so. Vorsicht. Nee, nicht Vorsicht. Ganz das Blöde ist ja, wir können ja bei Facebook nicht so eine Umfrage starten, weil das letzte Mal kam ohne Spiel raus. Ja, irgendwie. Hier, Kikis war vorhin TS und war kurz drin oben in der Willkommenshalle und ist wieder raus. Kikis, komm mal zurück und erzähl mal was. Was sollen wir nächste Woche essen? Aber ich will, dass du das im TS sagst. Übernächste Woche. Übernächste Woche. Banane mit Wasabi, schreibt Richter des Lichts. Und Davido, wenn du schon nicht so gerne scharf magst, dann musst du unbedingt Wasabi essen. Was ist das? Was ist das? Das habe ich auch schon gehört. Das ist anscheinend relativ scharf. Das ist eigentlich was Ähnliches wie Senf. Das ist quasi eine asiatische Art von Senf, aber extrem scharf. Also das ist eine besondere Schärfe. Wie soll ich die beschreiben? Davido, hol nächste Woche Wasabi und das kombinierst du damit irgendwas. Übernächste Woche meinte ich natürlich. Rollmops mit Marshmallow-Creme. Was? Dieses Wasabi, das hört sich da an wie die Vaseline oder so. Ja, wir essen Banane mit Vaseline. Ritter, dich schreibt Wasabi super. Ja, wenn man es mag. Ich mag es nicht, aber ich habe auch kein Problem, das mit Banane zu essen. Aber es muss ekliger sein. Wasabi ist einfach nur scharf. Es muss auch eklig schmecken. Was schmeckt eklig, Davito? Also, was von alleine schon eklig ist. Was hatte ich letztes Mal hier, was ich da bei Facebook... Wurstwasser, achso. Nee, schwedischen Dings da. Nee, dänischen. Nee, da kommen wir ja so schwer ran. Japanischer meeretisches Wasabi, genau. Facebook, David. Ich weiß, Tommy, auch das bringt nichts, weil sonst wäre jetzt Opas hier kommen. Kikis, was ist los? Kikis, wir machen Kikis fertig, finde ich gut. So. Ja, japanischer Meerrettich ist das. Davido, geh mal morgen... Also Meerrettich esse ich gerne. Ja, kauf dir mal Wasabi. Und dann sag mir, ob du Meerrettich immer noch gerne isst. Also wäre das was für Monsi, merke ich gerade. Die isst auch gerne sowas Scharfes. Ey, Monsi will dir einen Cocktail machen, wo sie reinrotzt, oder was? Was? Sämtlichen Rotz da reinmixen. Ja, sie meint mit Rotz, also ne, ja, Dinge ja. Verschiedene. Ja, aber auch noch mit reinrotzen. Richtig grün reinsetzen. Gurkenwasser, Nutella. Was? Also ich hatte ja mal, da fällt mir gerade ein, wo wir hier mit Zusammenmixen von irgendwelchen Sachen sind. Da war ich noch in der Schule, da habe ich mal mit einem Freund... Wir haben mal alles Mögliche, was wir so gefunden haben, an Flüssigkeiten zusammengemischt. Also an Nahrungsmitteln, die man essen kann, jetzt nicht irgendwie, ne? Also Ketchup war mit drin, Senf, Milch, ich glaube Eistee, Cola. Auf jeden Fall war das irgendwann eine richtig komische Brühe. Aber letztendlich, das Endresultat hat geschmeckt wie Kaffee. Wie alter, abgestandener Kaffee hat's geschmeckt. Das hört sich schön... Boah. Ja, ich weiß aber nicht mehr, was wir alles reingemacht haben. Sonst können wir sagen, jetzt machen wir nächste Woche. Übernächste Woche. Aber gut, das kann ja auch jeder sagen. Dass da können wir auch behaupten, dass wir da drin, dann ist das eine Möglichkeit, was anderes und wir tun oder so. Richtig. Nee, da muss es ja sehen können. Könnt ja auch Wurst mit Nutella essen. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Nutella gegessen, das ist so ähnlich. Monsi zum Beispiel, die isst Erdnusscreme mit Marmelade. Das ist ja auch normal. Erdnusscreme Marmeladen-Sandwich ist doch geil. Und noch Marshmallow-Creme da drunter. Boah. Oder wie viele essen Quark mit der Marmelade? Auch lecker. Quark mit Marmelade ist was ganz Normales. Also mit Scheibenkäse mit Marmelade. Also Nutella mit Wurst sehe ich ja noch ein, aber jetzt so Erdnusscreme mit boah. Du bist ja eine Pussy. Das ist Ami-Style. Aber ja eben, deswegen ja, ist lecker. Aber mach doch Rollmöpse mit Marshmallow-Creme nächste Woche. Ja, Davito. Oh, Marshmallow. Warum immer sowas Süßes? Wenn du so ein Süßer bist. Kannst ja auch wieder Dings hier diesen Rollmops mit Senf essen. Und mit Wasabi. Ja, im Marmeladenbrot mit rohen Eiern und Mayonnaise obendrauf, Davito. Marmeladenbrot mit rohen Eiern und Mayonnaise. Also, Marmeladenbrot mit Eiern, roh, das sehe ich noch ein. Mayonnaise, kann da auch was anderes? Was ist denn das? Marmorkuchen mit Brathering. Oh, jetzt wird mir übel. Da fragt man sich, manchmal haben die das selber schon mal probiert. Bestimmt. Wahrscheinlich. Ich sehe gerade Kikis vor mir, wie sie gerade Kuchen, was war das nochmal? Wo war denn das jetzt? Marmeladenbrot mit rohen Eiern, Mayonnaise gerade ist, während sie das geschrieben hat. Bei wem schlägt sich auch gerade der Magen so die ganze Zeit? Bei mir nicht. Oh. Bei mir. Kasa schreibt Muffins mit Bolognese hier im TS-Chat. Genauso eklig wie damals meine damaligen Schwiegereltern, die haben Dings hier so einen Topkuchen, also so einen Marmorkuchen mit Sauerkraut gegessen. Boah! Ja, man muss offen für Neues sein. Ja, warte mal, der Markus hat gerade in die Grußbox geschrieben, die stinkende Frucht aus Malaysia riecht nach etwas alten Käse und Schweißfüßen. Lach. Stinkende Frucht. Ja, aber das kostet so viel. Ich will jetzt ja auch nicht so viel nur für einmal Essen ausgeben. Also, wo kriegt man die bitte sehr her? Die kriegt man ja nicht im normalen Laden, die Kotzfrucht. So heißt sie übrigens, unter anderem. Die hatte noch irgendwie einen Namen. Kotzfrucht hat man sie genannt und noch irgendwie anders. Wie was? Da war noch ein. Ich glaube, Käsefrucht wäre wieder was anderes gewesen. Käsefrucht wäre wieder was anderes. Na, auf jeden Fall Kotzfrucht, meint er damit, glaube ich. Die soll sehr übel sein, Davito. Wollen wir die Kotzfrucht kaufen? Du kaufst. Und ich esse. Da musst du aber zum David hinfahren, damit er sie kaufen kann und du sie essen kannst. Nee, dafür schickst du sie mir per Post zu. Ich fahr doch nicht in den Osten. Haha, denkst du, ich fahr im Westen. Nee, deswegen sag ich ja, schickst du mir per Post. Nee, sag mal ernst, was können wir machen? Jetzt so. Ja, die Kotzfrucht. Kikis schreibt das auf, ich soll die essen. Du sollst sie essen. Wenn mir jemand die Kotzfrucht zuschickt, ich esse sie. Aber ich gebe dafür kein Geld aus für einmal, die ist bestimmt nicht gerade billig. Und deswegen. Ja, aber da musst du die Adresse noch hingeben. Wenn mir jemand die spendiert, ja, ernsthaft das wirklich durchzieht, mir irgendwie so ein Stück Kotzfrucht zuschickt. Was, Muffins mit Bolognese? Muffins mit Bolognese? Ja, das habe ich eben schon vor 5 Minuten vorgelesen. Das ach so. Oh, David. Ja, Entschuldigung. Die ganze. Ja, die ganze. Weißt du, wie groß das Ding ist? Haha, groß. Ja, Kasi hat geschrieben Durian, so wird die Frucht, so heißt so ist der richtige Name, auch Kotzfrucht genannt. Oder Stinkfrucht auch. Ja, das ist eine schöne Oschi, ne? Schön groß. Passt zu einem Frettchen. Ja, ne? Wir können es ja so machen, Tommy macht die Umfrage in der Facebook-Gruppe. Was? Die kannst du ruhig starten, selber. Ne, du! Nö, du. Du bist da drin, der Admin. Ich sag mal produktiv, Tommy. Genau, du bist der Admin. Sitz nicht nur zu Hause rum und streichel deine Pussy, sondern mach auch mal was. Mach jetzt, Tommy, komm. Start was? Warte mal. Röst, Zwiebeln und Ketchup und Kakao, Nutella und Tomate. Hallo? Das ist doch nicht schlimm. Röst, Zwiebeln, Ketchup, Kakao, Nutella und Tomate. Tomate. Zusammen an der Schüssel, versteht's. Ja, und? Da können wir auch gleich Tomatenmark nehmen, das ist dann einfacher. Das könnte man auch zu einem Smoothie machen und das dann trinken. Ja eben, deswegen sage ich ja direkt Tomatenmark nehmen. Ich hab gerade auf Google gesucht, diese Frucht kostet bei Amazon ca. 50 Euro. Alter! Das ist nur 13 Euro, ich gebe doch nicht 13 Euro für einmal Essen. Nee, das ist mir nicht, das meine ich ja, das ist viel zu teuer. 50! Da wo ich es gefunden habe, kostet es 50, 2 Kilogramm. Kotzfrucht? Ja. Alter Falter. Ja. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendwo Röstzwiebeln, ne? Röstzwiebeln habe ich. Guck mal, im Dschungelcamp ist das ein Genuss. Das ist richtig Delikatesse. Ja. Oder Schrimps mit Nutella. Oh. Die Ofen ist genauso eklig wie Muscheln. Ich hab sie schon gegessen, ich weiß, wovon ich rede. Muscheln, ja, Muscheln sind auch scheiße. Aber wo wir dabei gerade mal sind, zwecks Essen und so, ne? Ja. Immer mehr Menschen, ja, an Rachenkrebs erkrankt. Ausgelöst durch Oralverkehr. Das ist doch mal ein Übergang, oder? Auf Rachenkrebs, ey. Das frage ich mich gerade auch. Ja, darauf kommen die Ösis. Das ist eine Überleitung. Ja, warum nicht? Oral. Ne? Ost ist nicht die Ösis. Da haben wir es wieder. Wieder Österreich. Kommt auch nur Scheiße, ja. Schinkenchips in Schokomilch wie Cornflakes. Was? Ja, Bacon. Wieso nicht gleich Bacon mit Schokomilch und, ne? Oh, lecker. Oh, Bacon. Oh, Bacon, ne? Bacon würde ich sogar mit Schokomilch fressen. Ja. Du wirst lachen, bei uns am Weihnachtsmarkt gibt es Bacon mit Schokolade drumherum. Was? Ja? Ach man, Tommy, echt, ihr seid. Krank. Ja. Die Ösis. Kulinarisch seid ihr schon ziemlich. Also, die Ösis sind sowieso die krankesten von allen, gefolgt von den Ossis. Ich hab das nur gesehen gehabt, ich hab's nie probiert. Ich glaube, du suchst dir auch gerade Feinde, oder René? Ja, weißt du doch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das Danke. Frettchen doch immer. Die Ossis sind die geilsten. Naja, das ja, wenn die Mauer hochgezogen ist. So, Davito. Ja. Rachensex, soll ich schon fast sagen. Rachenkrebs. Genau, wird meistens übertragen durch die Viren beim Oralverkehr. Davito, hast du Erfahrungen damit gesammelt? Nein. Du, René? Nein, ich habe okay. noch keinem Oralsex, einen Mann Oralsex verpasst. Das hast du ja schon gemacht, David. Nein. Das hast du mir aber mal erzählt. Aber, welche spätestens nach Äußerung des betroffenen US-Schauspielers Michael Douglas, ne, auch die Öffentlichkeit bekannt wurde. Denn dieser hatte in einem Interview seine überstandene Krebserkrankung der Zunge ungewöhnlich offen mit Oralverkehr in Verbindung gebracht. Also er hat da schon mal Erfahrung mit. Schade, dass wir ihn jetzt nicht in der Sendung haben. Auf jeden Fall, vergrößerte Lymphknoten am Hals können ein Warnsignal sein. Hast du vergrößerte Lymphknoten, René? Nein, nicht, dass ich wüsste. Hast du vergrößerte Lymphknoten, Nein. Davito? Darf ich mal nachgucken? Nein. Mach mal, zeig mal. Nein. Biene. Ich hab von Tuten und Blasen keine Ahnung. Kasi. Biene summt nur durch die Gegend. Ich bin eine Biene. Genau. Tommy, hast du vergrößerte Lymphknoten? Nö. Ach stimmt ja, du hast ja auch kein Sexleben. So, Davito, erzähl weiter. Ja, auf jeden Fall, übermäßigen Alkohol- und Tabakkonsum sollte man natürlich dann vermeiden, wenn man das, fiel gerade das Wort nicht ein. Aber das ist doch überall so, ne? Alkohol, Tabakkonsum und Gewichtsreduzierung hast du nie gesehen, ne? René. Ja, David, du musst aufpassen. Wenn du irgendwann mal schlank bist, dann weißt du, woran es liegt. Auf jeden Fall, denn... Also musst du jetzt beim Oralsex, wenn du den Mann jetzt da mit dem Mund beglücken willst oder sonst irgendwas, musst du jetzt da auch eine Lümmeltüte drüber stecken. Oh. Wieso? Es gibt schon Lümmeltüten mit Geschmack. Ja, da bist du mit Senf-Knoppers-Geschmack. Oder Knoblauch. Nein, mit Erdbeer, Banane, gibt es doch alle schon. Woher warst du das? Kann ich dir sagen, da du ja weißt, dass ich einen Schlaganfall hatte und ich hier keine Pille mehr nehmen darf, muss ich ja anders verhüten, oder? Okay, Tommy, das stimmt auch wieder. Kondome mit Geschmack sind schon so alt. Ja, das stimmt auch. Dass ich natürlich da im Teil halt diese Dinger mit Geschmack nur nicht habe. Also Kondome mit Geschmack ist wirklich nichts Neues. Na, Davito? Nee, das ist nichts Neues. Davito kaut die mal als Kaugummi unterwegs. Ja. Das mache ich sehr, sehr gerne. Erdbeerkondome und dann so... Dann hört man das mal so quietschen aus seinem Mund. Nein, Kondome machen mehr Spaß, wenn man da Wasser reinmacht und die von oben runterfallen lässt. Oh, da muss man irgendwas anderes reinfüllen. So richtig schöne, geile Wasserbombe. Warte mal, Kikis hat gerade noch geschrieben, rohe Leber. Also auf das Essensthema nochmal zurückzukommen. Wäre kein Problem für mich. Ich mag rohe Leber, vor allem noch... Da noch extra Senf, Wasabi und... Nee, schön rohe Leber, noch schön blutig. Oh, geil. Davido frisst auch kleine Kinder. Warum? Aber gebratene Leber esse ich wiederum oder nicht? Also nur roh. Esst ihr die nächste in 2 Wochen? Sag Bescheid, dann schalte ich nicht ein, weil ich esse nämlich gar keine Leber. Na, dann haben wir keine Zuschauer da, das können wir auch nicht. Ja, ne. Ja, wie gesagt, Tommy muss hier eine Umfrage starten in der Gruppe, ja, ist Admin. Ja, Tommy ist Admin. Als Admin hat man bestimmte Vorzüge. Dann soll er mir einen Text vorschreiben, was er haben will, dann poste ich das. Nein, das kannst du dir selber ausdenken. Das schreibt René. Was die zwei Speckrollen. Schreib doch einfach rein, was schreibt vor, was die zwei Speckrollen dann in 2 Wochen essen wollen. Genau. So. Was war das, junge Dame? Sagt die Oberspeckrolle. Also wirklich, Biene. Tja. Kein Benehmen hier. Was für Davido gibt es Pansen mit Rollmops? Pansen? Naja. Oh. Ich denke, das wird immer ekelhafter. Oh. Biene, kennst du noch Flecke? Mm-mm. Was kennst du nicht? Ist da aus der DDR? Nein, kenne ich nicht. Was ist das? Musst du mal googeln. Das haben viele gemocht und viele gehasst. Wie hieß das? In der Flecke. Kasi schreibt Känguruhoden. Hoden. Toll. Dann fahrt mal ins Ausland, damit er sowas kriegt. Davito, Känguruhoden? Nicht? Schon probiert? Nein. Nein. Inne, Facebook. Ich hab selber gegoogelt. Das sieht aus wie Moppelkotze. Tommy, das war... Oh. Ja, mach. Tommy, spring aus dem Fenster. Das habe ich gerade zugemacht. Ich habe jetzt hier gerade Bilder davon aufgemacht. Ich weiß, ihr habt gegoogelt nach Flecke, ne? Also der zweite Teller sieht aus wie Moppelkotze. Katja hat schon geschrieben, süß-sauer schmeckt ihr Flecke. Boah. Einmal habe ich sie essen beim DDR-Essen damals, aber naja. So, ich mache jetzt wieder ein bisschen Musik, zwei Titel und dann kommen wir zum letzten Thema, René. So ja, wir haben halb zwei. Ey, wir haben jetzt so lange gequatscht, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir da noch ein Thema, das müssen wir unbedingt noch ansprechen, und zwar YouTube und die GEMA. Ja, und vielleicht noch anderes. Okay. Erotisches, oder auch nicht. So, also bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Bis gleich. So, das heißt, wir machen wieder... So, ja, René ist auch da. Ja. Dann will ich mal kurz in Ruhe das Thema anschneiden können mit YouTube und GEMA. Ach so, deswegen holst du mich jetzt hoch. Nee, weil da unten ist ein bisschen voll. Unten Dings rein. Ja, wir gehen doch nachher wieder runter. Hier da der Kiadra ist reingekommen. Ich hab's gesehen. Und du? Damit wir das jetzt in Ruhe kurz ansprechen können. Das können wir auch mit dir... Okay. Übrigens, die Frage war noch an dich hier, Tintenfischringe. Isst du das? Ja, Calamaris, ne? Keine Ahnung, esse ich nicht. Ist ja nichts Schlimmes. Okay. Auf jeden Fall, YouTube und GEMA haben sich endlich mal nach wie vielen Jahren geeinigt? 7 Jahren. Ja. Seit 2009 war ja das letzte Mal die letzte Vereinbarung geendet und seitdem herrscht der Krieg. Und jetzt haben sie sich endlich die Hände gereicht, brüderlich. Ja, aber auch gerade nur so. Einen Kuss gegeben. Ja, worüber haben sie überhaupt gestritten, René? GEMA, Schützemusik durfte nicht auf YouTube gespielt werden. Ja. Wenn man das gemacht hat, dann wurde das Video gesperrt. Richtig. Und zwar war der Standpunkt, dass derjenige, der das Video... ich muss ja mal das noch drücken. Der das Video hochlädt, also zum Beispiel René oder ich, eine Abgabe an die GEMA zu zahlen hat, nicht die Plattform. Die GEMA sagte aber, dass es YouTube tun muss, weil das Portal mit dem, was seine Nutzer hochladen, so große Geschäfte macht. In dieser Frage bleibt jede Seite bei ihrer Auffassung. Sie ist in dem Deal ausgeklammert worden. Trotzdem zahlt YouTube nun Geld. Was ist jetzt nun das Endresultat davon? Dass YouTube Geld bezahlt. Das ist richtig, aber kann jetzt zum Beispiel ein Davito ein Video hochladen, wo, ne, wie zum Beispiel die komplette Sendung von jetzt. Weiß ich nicht, du hast die News schon gelesen. Ich, ich bin ehrlich, ich habe noch bis zu Punkt 2 gelesen gehabt. Auf jeden Fall, der jahrelange Streit hat viele deutsche Musikfans verärgert. Teilweise gab es Kritik aus der Musikbranche an die GEMA. Künstler und Fans durften sich nun über die Einigung freuen. Der deutsche Sänger Andreas Borani etwa twitterte endlich als Reaktion auf die Nachricht der Einigung. Das ist ja wie damals, ne, Mauer und ne, Wiedervereinigung. Ja. So, warte. Oh, da wieder vergrößert. Das ist ein toller Vergleich. Mauer und. Ja, ja. Ne, haben viele verglichen damit. Jetzt weiß ich, wie sich damals die Wiedervereinigung anfühlte. Egal. Oh Gott, ey. Ja, warum kommt die Einigung gerade jetzt? Das brauchen wir eigentlich nicht, ne? Warum die jetzt erst kommt? Ja. Weiß ich nicht. Ich suche gerade den Hinweis, ob man das nun darf oder nicht. Geht denn nirgendwo, ne? Die GEMA... Warte mal, die Einigung mit der GEMA hilft YouTube zudem, sein Bezahlangebot YouTube Red attraktiver zu machen. Hast du schon Erfahrungen damit gesammelt? Mit YouTube Red? Nee, das ist ja noch nicht in Deutschland, ne? Ah ja, wenn es nach Deutschland kommt, mit dem Start des Premium-Dienstes, der es etwa möglich, Musikvideos herunterzuladen oder ohne Bild zu streamen. Würde ich aber auch nicht nutzen, YouTube Red. Wird in der kommenden Monaten gerechnet. Andere YouTube-Konkurrenten wie da Musik, den Spotify, haben bereits Vereinbarungen mit der GEMA beschlossen. Bei Twitch zum Beispiel ist es so, da kannst du ja live gehen, live mixen, moderieren, bla bla bla. Alles, was live ist, ist immer Nebensache. So, und da werden ja normalerweise bei den meisten, haben wir das eingestellt, ne, zum Beispiel, damit die Videos danach gespeichert werden, ne? Ja. So, und da ist es dann aber so, bei Twitch, da werden zum Beispiel die Audiospuren ausgeblendet, was GEMA-Material beinhaltet. Was beinhaltet. Ziemlich kacke sein kann. Wie bitte? Was ziemlich kacke sein kann. Ja, aber was du in dem Moment live machst, das ist dem Schnutz egal. Ja, aber wenn man die Aufzeichnung angucken will, ja, dann, dann hast du die Arschkarte. Dann müssen eben die Zuschauer das sofort machen. Also wenn jemand von Twitch zuguckt, einigt euch mit GEMA. So. Ja, aber auf der anderen Seite, also zumindest was das Live-Ding angeht, finde ich es besser. Ja, aber das haben wir jetzt bei YouTube. Auf jeden Fall, ich denke mal, jeder kann jetzt Videos posten mit geschützter Musik zum Beispiel. Irgendwelche, sagen wir mal, Vlogs, wo jemand Musik im Hintergrund einspielt, da kann man jetzt auch hier, keine Ahnung, Tupac einspielen oder was weiß ich was. Ich meine, ich kann es mal probieren, ne? Probier's doch mal, genau. Ja. Mach doch einfach mal ein Testvideo. Die Sendung lädst du zweimal hoch. Einmal mit Musik und einmal ohne. Also würdest du das jetzt über deine Leitung machen wollen? Dann hätte ich es doch noch verstanden. Aber meine Leitung zweimal hochladen. Wie groß ist denn das Video mittlerweile? Also aktuell sind wir bei fast 4 GB. Ja, geht doch schnell. Wie gesagt, das ist ja 27p, ne? Naja, geht doch schnell, David, auch bei dir. Ja, sowieso. Mhm. Drei Wochen bei dir? Stimmt. Ja, so ungefähr. Ja, ist doch nix. 3 Wochen... Nee, ich rendere das ja später sowieso nochmal raus. Das ist ein bisschen weniger dann. Ah, schön. Ja, gut. Also du, ich kann, wie gesagt, ich kann mal versuchen, ein Testvideo hochladen. Mal gucken, ob's YouTube hier sagt, ne? Mit der bekannten E-Mail. Papp, weg. Katja will, dass wir Aschenbecher auslecken. Sind wir hier bei Rosa Alexandra auf YouTube oder was? Kennst du die? Ja, hast du mir schon. Zigarettenasche mit Milch, schreibt man sie. Das ist was für der Vito. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch nicht mal Zigarettenasche. Ich schick dir welche. So, dann können wir wieder runtergehen hier. Wollen wir wieder runtergehen? Ja. Ja. Okay. Hallo. So, da sind wir wieder. Hallöchen. Tommy, hallo. Was sagst du zu GEMA und YouTube? Hab ich nicht, brauche ich nicht. In Österreich ist das so. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Immer. Ja. Österreich ja wieder, ne? Kasi, was sagst du dazu? Das ist viel. Biene, was sagst du dazu? Geh mir nicht mit Technik auf den Sack. Technik? Jo, moin Leute, was geht? Was macht ihr so Schönes? Gut, nein, Druck. Radiosendung. Nach einer Radiosendung. Ja, okay. Ich mach mal einmal Musik hier, ne? Das sind jetzt ein paar neue, die eigentlich immer zocken sollen. Steigen wieder in den Teamspeak. Was Schönes. Erstmal laufen. Hallo. Hallo, Davito. Ihr seid wieder live. Ja. Kiatra wollte gerade was Schönes erzählen. Hallo, Kiatra. Du bist jetzt live auf Sendung. Ja, sie dürfen erzählen. So ist sie nicht mehr. Ach, Kiatra. Ist jetzt schüchtern. Sag doch mal, piep. Piep. Jetzt haben wir sie auch auf Tape. So, wir waren vorhin noch mal kurz bei YouTube, ne? Ja. Ja, also wir sind zu einem Schluss gekommen, wir testen das mal. Mal gucken, was YouTube unternimmt. Das ist die neue Challenge. Was genau wollt ihr testen? Das habe ich nicht ganz verstanden gehabt. Musik hochladen. Also ein Video mit Musikinhalt, was vor GEMA-pflichtig war. Das geht nicht, das habe ich schon gelesen. Also das habe ich gehört bei irgendeinem Rechtsanwalt auf YouTube. Das war bevor die ganze Sache losging jetzt. Nein, das war genau an dem Tag, wo das rauskam, dass das erlaubt ist. Kann ich dir raussuchen. Ja, du hast auch gerade schon die News gelesen, die ich gehört, die ich vorgelesen habe, ne? Ja. Damit YouTube an die GEMA-Zeit. Probieren es einfach aus. Genau. Fertig, aus, Mickey Mouse. Mehr als eine E-Mail Kiatra? Von YouTube kann ich nicht bekommen. Kiatra, was sagst du dazu? Sollen wir das ausprobieren? Versucht's. wir sonst versuchen, Davito. Übrigens, an Bino und an die Monsi, der Bot ist aktuell nicht aktiv, falls ihr das seht, an der rechten Seite. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ist ja schon wieder in Urlaub. Ja, der hat schon wieder Urlaub, ne? Ach, der Bot, ne? Aber ich kann groß schreiben. Der Bot hat ein Leben, kann jedes Mal Urlaub machen. Oh, du Angeber. So. Mach da wieder heute mal auf. Dein okay. Zählt aber nicht. Doch, also ich sehe es. Ja. Das zählt aber nicht. Weil Monsi da und ich das wollten und nicht du. Ich bin jetzt der neue Bot. So, seid ihr jetzt fertig mit eurem Thema? Ja, ja. Wir haben noch 10 Minuten. Habt ihr noch was? Dann kann ich jetzt mal loslegen. Du bist eine richtige Flasche, ne? Ich bin eine Flasche? Ja. Okay. Voll der Lappen. Warum? Das muss jetzt über den Stream sein. Der René hat mir geschrieben, dass hier sowas von schlecht ist. Und ich gebe 100% drauf, dass die Sendung heute Abend ausfällt. Nee, heute Abend fällt nicht aus. Aber ja, ich mache heute noch bis 2 Uhr. Ja, ja, nachher schreibt er, oh, mir ist so schlecht, ich mache keine Sendung. Mir ist wirklich schlecht seitdem, ja. Den trinken Kamillentee. Ja, später oder morgen früh. Oh, trink einen Uso und dann ist auch gut. Uso hab ich leider nicht. Ich hab einen sauren Apfel da, ja. Ja, dann wird die mir noch mehr schlecht. Davido. Macht denn die Monty? Hört die überhaupt zu? Ja, wer hört dir schon zu? Ja, ich mag das schon. Du bist doch eh frontfeindlich, Ivo. Lass es einfach. Monty, es hat doch keinen Sinn. Lass die in Ruhe. Nein. Ich glaube, sie weiß nicht mal, was ein Bot ist. Ja, dieser komische Smiley da ist der Bot, Monsi. Monsi. Ist doch gut. Aber ich glaube, die hat zu tief in eine Flasche reingeguckt. Katja genauso. Die haben beide. Ja, die haben beide eins zu viel weg. Huch. Ja, Mahlzeit. Stück Brot bei. Sorry. Ja. Oh, Tommy, ey, während der Sendung. Darf ich während der Aufnahme. Raus in der Aufzeichnung. Tut mir leid. Also so ein vulgäres Benehmen, ja? Einfach hier in die Sendung rülpsen. Das wollte ich nicht, ich wollte noch muten. Na, natürlich. Seid froh, dass er nicht rein gepupst hat. René, hast du noch ein Thema? Nein. Also für die in 2 Wochen machen wir das dann, mal gucken, was da nun bei Facebook rauskommt, ne? Ich hab schon mal reingeschrieben Pizza. Pizza? Ja. Was ist daran eklig? Pizza ist das ekligste überhaupt, da bitte. Ja, wenn es Tiefkühlpizza ist, dann ja. Meeresfrüchte? Hä, wo hast du da was reingeschrieben? Ich sehe ja auch nicht. Es dauert noch, bis es angezeigt wird. Bei Tom jetzt auch länger gedauert. Jo. Hä? Ich hab's gesehen. Also als Vorschlag habe ich es gepostet. Nicht in den Kommentaren, sondern als Vorschlag. Ja, ich sehe da nichts. Ja, dann warte ab. Das Facebook hat wahrscheinlich, weil hier Dings klagt. Weil Facebook jetzt verklagt wird, geht Facebook kaputt. Ja. Ich weiß, warum Facebook kaputt geht, weil der Davido so frauenfeindlich ist. Oh. Ja. Deswegen funktioniert das bei ihm nicht. Oh. Nein, du hast gar nicht Bahn. Bei mir fährt keine Bahn. Aber Tommy hat mir gerade Screenshot. Ja, das sehe ich ja. Huch, jetzt habe ich das aus Versehen wieder rausgenommen. Oh, du doof. Okay, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Jetzt schon? Der Mitschnitt kommt dann morgen oder übermorgen online, je nachdem, wie lange die Leitung braucht. In 2 Wochen. Nein, so lange auch nicht. Denk dran, GEMA-pflichtige Scheiße hochladen. Ja, das teste ich sowieso noch. Ja, jetzt. Aber mit einem anderen Account am besten, sonst wird er gesperrt. Ach, das ist ja eh nicht viel drauf bisher. Nein, außerdem wird er nicht gesperrt. Du kriegst erstmal eine E-Mail und dann musst du das Video nur löschen. Oder es wird weltweit gesperrt, das habe ich auch schon gehabt. Wir sollten nicht weggehen, hat Michelle geschrieben. Was? Ja, Monsi, da bedankt sich bei Davito, weil ihm schlecht ist von diesem kleinen Knopf, was mit ein bisschen Senf. Nein, und ich möchte auch, damit die Aufnahme Punkt 2 Stunden geht. Ja. Da, ja. Ihm ist wirklich schlecht, ey. Boah. Oh Gott, dann, ey. Dann ist da einmal etwas, was nicht schmeckt, ja, und dann heult er rum. Ey, du Pussy, ja, du Pussy mit deinem hässlichen Cookie und Knoblauchdip, ja? Ja. Du Pussy, Junge. dann beendet die Aufnahme um Punkt 2 und redet mit uns weiter hier im CS mit den über anderen Sex. Leuten. Genau. Über Sex. Ach, da bist du jetzt wieder für Sex, ja, René? Ja? Ja. Ja, ja. Ich möchte nämlich manchmal Sex. Übrigens, kleiner Tipp mal für euch. Ne? Monsi schreibt das gerade nur, die singt da gerade ein Lied im Chat, mehr ist das nicht. Kennt ihr das nicht von Gestört, aber geil hier? Geh nicht weg. Ich hab noch so viel zu sagen. Bitte sing nicht mehr, David. Oder? Okay, ja, ich wollte es euch nochmal erklären, warum die das gerade so komisch schreibt. Kiatra, möchtest du noch irgendwas sagen, bevor Davito leider einfach rücksichtslos die Sendung beenden wird in 5 Minuten? Ich geh's denn auch wieder im TS. Wie wär's denn mal mit noch einem schönen Lied zum Abschluss? Welches Lied? Ja, mach doch mal einen Vorschlag. Kiatra? Ich bin ganz kurz am Überlegen. Ach so. Ja, das wissen wir ja vorher nicht. Aber guck mal, Kiatra traut sich wenigstens nicht so wie Kikis, ne? Ja, ne, Kikis traut sich nicht. Ne? Kasi schreibt David Guetta. Wir haben jetzt aber Kiatra den Vortritt gelassen. Kasi, da musst du dich jetzt nicht hier, ne? Von hinten. Songs. Juhu. Kikis ist da, Kikis! Nein, ihr kleinen Pussys. Kurz vor Sendeschluss! Jetzt hat sie nochmal hier, jetzt sind Kikis nochmal Eier gewachsen, sind nochmal reingekommen. Alles fit? Also bei mir ja, also bei euch so. Ja, seid ihr schon so kleine Luschen? Davito ist die Lusche, dem ist Hallo? Hallo? Du musst mal nicht die Backen so weit aufreißen mit deinem Knobi, ne? Also du halt mal einen Ball ganz, ganz unten. Nö, der ist ganz weit oben, der Ball. Also Rädchen spielen halt gerne mit Bällen. Ja. Ja, ich merke das schon. Der sollte mal lieber Wasabi fressen, da hat er in 14 Tagen viel mehr Spaß von. Okay, Wasabi mit Bananen. Also wenn bei dem ja, ne? Die Bälle weit oben sind, dann ist da Helium drin, sehe ich das richtig oder höre ich das richtig? Oder ja. Ich habe Bälle mit Helium, genau. Vor allen Dingen auch Bälle. Bällchen. Ja, wir sprachen ja nicht von Bällchen. Also Biene, was du schon wieder denkst, ne? Biene ist so durchtrieben. Murmeln. Ja. Wie sagt ihr schon mal so schön, wo nichts ist, kann nichts werden, ne? So, aber bevor wir reden jetzt schon wieder hier. Kiatra sollte ein Lied aussuchen. Kiatra, hast du was gefunden? Samen gebraucht. Ja. Nein, ich habe leider nichts gefunden. Leider nichts. Okay, Kikis, du darfst ein Lied aussuchen, was wir zuletzt spielen. Was für Opus? Hast du gehört, Davito? Was? Das war gerade ein bisschen leise. Opus. Steif, na na na na na. Also, Davito, hau rein. Ja, habe ich 3 Lieder. Life is life, life is life. Habe ich doch gerade gesungen. Steif ist steif. Was ist denn bei dir steif? Weiß nicht, gucke ich gleich später mal. Okay. So, ist drinne. Gut, dann haben wir jetzt ein Lied. Dank, richtig. Kikis haben wir jetzt noch ein Lied zum Abschluss gefunden. Ach, schön, ne, Davito? Ja. Wir haben es jetzt. Oh, ist ja gleich vorbei. Vorbei. Vorbei. So. Gott. Ja, René, nächste Woche, in den 14 Tagen machst du diesmal Themenaussuchung. Wieso ich? Ich muss arbeiten. Du hast aber noch ein Wochenende dazwischen, da kannst du auch Themen aussuchen. Nee, hab ich nicht. Doch. Nee. Doch. Hab ich nicht. Doch. Doch. Nee. Doch. Nee. Nun streiten sie sich wieder wie so ein altes Ehepaar. Nee, tun wir nicht. Ja. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Wer ist alles dafür, damit René fürs nächste Mal Themen raussucht? Ja. Oh, mir ist gerade eingefallen. Nächste Woche bin ich nicht da. Bin ich in Australien kein Kronen. Kommst du nicht mit? Kommst du nicht mit durch? Such Themen raus und gut ist. Ja, ich suche extra sexy Themen. Gut, also dann sehen wir uns in 14 Tagen. Ja. Küsschen aus dem Nüsschen an alle. Oh. Tschüss. Tschüss. So, das war die Nightshow von heute und damit sind wir raus mit Opus Life is Life und für die Monsi Sandmann.